endlich bleibt nicht ewig aus, endlich wird der Trost erscheinen, endlich blüht der Hoffnungsstrauß, endlich hört man auf zu weinen, endlich bricht der Tränenkrug, endlich ist endlich genug, endlich ist endlich genug. Endlich wird das Wasser Wein, endlich schlägt die frohe Stunde, endlich fällt der Kerker ein. Endlich heilt die tiefste Wunde, endlich endet Sklaverei, endlich wird der Letzte frei, endlich wird der Letzte frei. Endlich nimmt der Lebenslauf allen Elends auch ein Ende, endlich stehen alle auf, dass sich alle Knechtschaft wende. Endlich wird nach so viel Jahr die Befreiung wirklich wahr, die Befreiung wirklich wahr. Aloe, endlich trägt der Palmbaum Früchte, endlich schwinden Angst und Weh, endlich wird der Schmerz zunichte, endlich sieht man Freudental, endlich ist dann endlich mal, endlich ist dann endlich mal.